ist mein Gott, dir Geber aller Gaben. Wir haben, was wir haben, allein von deiner Hand. Du hast uns gegeben, Geist, Seele, Leib und Leben und Hab und Gut und Ehr und Stand. Was sollen wir denn dir zur Dankbarkeit dafür erlegen, da unser ganz Vermögen nur dein und gar nicht unser ist? Doch ist noch eins, das dir Gott wohl gefällt. Das Herze soll allein, Herr, deine Zinsemünze sein. Ach, aber ach, ist das nicht schlechtes Geld? Der Satan hat dein Bild daran verletzt. Die falsche Münz ist abgesetzt.